Kapitel 2. Caroline sitzt zu Hause am Frühstückstisch und liest einen Brief, den sie bekommen hatte. Das war zwar mindestens das 10-mal, aber sie konnte ihn kaum aus der Hand legen. Hallo, mein Name ist Rainer. Ich habe Ihr Inserat in dem Kontaktmagazin gesehen und mir gedacht, dass ich Sie einfach mal kontaktiere. Ich bin leider noch sehr unerfahren mit Frauen. Das würde ich allerdings gerne ändern. Und da Sie geschrieben haben, dass Sie gerne auch jemand Unerfahrenem was zeigen möchten, dachte ich mir, ich versuche es einfach mal. Sie überflog seine Interessen, seine Adresse kannte sie fast schon auswendig und eine kleine Liste seiner Fantasiereichen. Der Brief faszinierte sie aus zwei Gründen. Sie kannte seinen Namen woher und wollte wissen, ob sie recht hatte mit der Vermutung. Der andere Grund war, dass er trotz seiner angeblichen mangelnden Erfahrung offenbar sehr viel Interessen hatte, ausprobieren wollte, was sie wiederum darin bestärkte, dass ihre Vermutung richtig war. Dabei waren noch zwei Bilder. Sie sah auf ihrem Kalender, der neben ihrem Teller lag. Welche Termine standen für diese Woche an? Am Mittwoch einen Friseurtermin, der ließ sich notfalls verschieben. Es war länger her, dass sie einen Toyboy hatte und es juckte sie mal wieder in den Fingern und der Muschi. Einen ordentlich jungen Mann in sich zu spüren, war überaus erregend. Es machte sie wahnsinnig scharf, wenn die jungen Hüpfer, besonders die, welche noch nie eine Frau hatten, in ihr das erste Mal ihren Samen spritzten. Die meisten schafften es eh nie mehr als ein paar Stöße, dann kamen sie schon. Sie sah auf ihre Uhr. Es war kurz nach 9. Wenn ich mich bade, anziehe und losfahre? Sie sah auf die Adresse. Sie kannte jemanden, der aus der Nähe des Jungen wohnte. Zu der Person brauchte sie mindestens eine halbe Stunde. Sie nahm ihr Handy und gab die Adresse ein. Nach einer kurzen Suche wusste sie es genau. Der Junge wohnte etwa eine halbe Autostunde entfernt war. Ich könnte bis etwa 12 Uhr da sein. Vorher gehe ich mit Julia noch einen Tee trinken. Sie wird bestimmt etwas davon wissen wollen. Außerdem freut sie sich, wieder mal ihre Freundin zu sehen. Sie tippte eine Nachricht an sie und fragte sie, ob sie Zeit habe. Sie stand auf. Ein Butler kam herein und fragte, ob sie noch etwas wünsche oder er abräumen könne. Ich brauche nichts mehr. Danke, John. Dann verließ sie den Raum. Dieses riesige Haus immer wieder ein Erstaunen wert. Dachte sie, als sie in die rissige Eingangshalle mit der großen Marmortreppe kam. Sie ging nach oben, um Tina zu wecken. Die Kleine schlief sicher noch. Als sie anklopfte, kam schneller als normal eine Antwort. Sie trat ein. Tina saß am Schreibtisch über ein Buch vertieft. Tina, was machst du denn so früh schon wach? Das Mädchen sah auf. Mutter, wieso früh? Sie sah auf ihre Uhr. Sie schien zu erschrecken. Was ist schon, 9:45? Caroline lächelte über ihre Tochter, die aufsprang, die Treppe zu der einen Viertel in den Raum ragenden zweiten Etage mit Geländer rannte und sich anzuziehen begann. Neugierig geworden, was sie gelesen hatte, ging sie zum Schreibtisch hinüber und sah das Buch an. Du liest Eragon? Ja, das Buch hat mich schon länger interessiert. Und neulich meinte meine Freundin, klar, dass sie es mir ausleiht. Nur konnte ich seit gestern Abend nicht aus der Hand. Caroline lächelte, das hatte sie von ihrem Vater. Carsten las eigentlich nie etwas. Wen er sich aber für etwas interessierte, legte er es erst aus der Hand, wen er es durchhatte. Tina wuselte oben am Schrank und ihrem Bett herum. Du, ich werde baden gehen und anschließend werde ich ausgehen. Ich weiß noch nicht, wann ich nach Hause komme. Tina brummte etwas Unverständliches, als sie ihren Pullover anzog. Caroline räusperte sich vernehmlich und sah ihre Tochter mit einem strengen Blick an. Ich fragte, was du vorhast. Sie war kleinlaut. Sie wusste genau, dass Caroline es nicht ausstehen konnte, wen Ma-N sich unklar ausdrückte. Ich treffe mich mit Julia zum Kaffee. Anschließend wollte ich jemanden besuchen. Ihre Tochter hüstelte. Wusste sie, was sie vorhatte? Okay, weißt du, wie lange du weg bist? Nein, es kann noch heute Abend sein oder erst morgen. Vielleicht auch später. Ich habe diese Woche nur einen Termin bei Papa. Okay, dann viel Spaß. Ich werde jetzt zum Frühstücke gehen. Die beiden Frauen verließen das Zimmer. Auf dem Weg ins Bad rief sie Julia an. Sie gingen nach dem vierten Klingeln ran. Ja? Sie klang verschlafen. Julia, hier ist Caroline. Habe ich dich geweckt? Nein, ich wollte ohnehin gerade aufstehen. Was gibt es denn? Du hast deine E-Mail noch nicht gecheckt, oder? Nein, warum? Ich habe mich nur gefragt, ob wir uns einen Kaffee treffen wollen. So sagen wir 11. Sie war sofort hellhörig geworden. Du hast einen neuen? Sie musste grinsen. Ja, vielleicht. Allerdings ist das eventuell eine besondere. Sie musste grinsen. War ja klar, dass sie es gleich merkte. Es wurde still in der Leitung. Man hörte etwas im Hintergrund rascheln. Ja, das bekomme ich. Ja, das bekomme ich hin. Ist er süß? Ihr Grinsen wurde breiter. Das kannst du dir ja anschauen. Ich bringe die Bilder und den Brief mit bei. Beide legten auf. In der Badewanne las sie erneut den Brief und sah sich das Bild an. Ob er es wirklich war, man konnte es nur schwer abschätzen. Der Junge war ganz schön mutig. Er hatte neben einem normalen Bild auch noch ein Nacktbild beigelegt. Der Junge war nicht besonders groß. Allerdings war das auf einem Foto auch immer schwer einzuschätzen. Laut seinem Brief war er über 1,90 groß. Das letzte Mal bei einem anderen Jungen dachte sie, dass sich der Junge gar nicht lohnen würde. Dann war er so groß und dick, dass es fast weh tat. Auch seine Ausdauer war enorm gewesen. Sie streichelte sich übers Bein und dann über ihre Scheide. Ja, der Junge gefiel ihr. Mal sehen, wie er sich anstellen würde. Im Café berichtete Caroline Julia von dem Jungen. Sie gab ihr den Brief und sie las ihn kurz durch. Der Junge hatte noch nie eine Frau und will es gleich mit zwei aufnehmen. Julia lächelte. Der junge Mann hatte auch geschrieben, weil sie in ihrer Anzeige erwähnte, dass sie auch eine geile und feuchte Freundin hätte, dass er es auch gerne mit ihnen beiden machen würde. Ja, der Kleine scheint sich viel zu trauen. Nun, so wie ich dich kenne, willst du ihn erstmal für dich alleine? Caroline nickte. Wenn du nichts dagegen hast? Weiß er schon etwas von seinem Glück? Nein, ich habe ihn nicht angerufen. Ich werde einfach mal zu ihm fahren und besuchen. Mal sehen, was sich dann ergibt. Julia lachte. Vielleicht öffnet er dir gleich nur in Boxershorts. Caroline stimmte in das Lachen mit ein. Naja, wer weiß, wir werden sehen. Julia sah sie ernster an. Glaubst du, dass es ist, wen wird Carsten ausrasten? Caroline wusste, was sie meinen würde. Sie selbst hatte das Ganze ja auch schon mehrfach überlegt. Wen er es ist, werde ich schauen, ob ich für Carsten was abstauben kann. Caroline schaute auf ihre Uhr. Es war kurz vor 11:30. Ich werde jetzt mal losfahren. Ich brauche mindestens eine halbe Stunde zu ihm. Julia lächelte. Sag Bescheid, wie es war. Caroline nickte, sie bezahlten und verabschiedeten sich. Es war kurz nach 12, als sie an einem Haus vorbeifuhr, das wohl die richtige Adresse war. Sie fuhr nach kurzem Umsehen weiter und drehte nach kurzem wieder um. Sie blieb kurz am Straßenrand stehen und schaute auf die Adresse. Als sie an dem Haus erneut vorbeikam, fuhr sie langsamer und schaute nochmal, ob sie eine Hausen sah, aber da war nichts. Am Ende der Ortschaft standen Leute, die sich unterhielten und die sie nach dem Weg fragte. Das Haus war das Richtige. Sie fuhr zurück und parkte in der Einfahrt. Wie üblich war sie etwas nervös und blieb sitzen, um sich Mut zuzusprechen. Sie hatte mal gedacht, dass es mit der Zeit leichter werden würde, aber das war es nicht. Sie spürte auch, wie ihre Muschi ganz nass wurde bei dem Gedanken und der Vorfreude auf ihn. Vielleicht war er aber auch gar nicht zu Hause. Sie stieg aus und sah sich um. Wirklich keine Hausnummer. Eine Klingel konnte sie auch nirgends entdecken. Als sie sich das Tor genauer anschaute, bemerkte sie, dass an der Seite eine kleine Tür eingelassen war. Sie ging darauf zu, sicher war sie abgeschlossen. Aber sie war offen. Kurz entschlossen ging sie hinein. Vorsichtig sah sie sich um, sie stand in einem großen Innenhof. Hoffentlich hatte der Junge keinen Hund, sie bemerkte einen Zwinger an einer Wand der Gehbände. Er sah allerdings so aus, als sei er länger nicht benutzt worden, und ein Auto stand davor. Vorsichtig ging sie auf das, was sie für die Haustür hielt, zu. Es führten ein paar Stufen zur Tür, die sie hinaufging und sich dann umschaute. Sie war von vier großen Gebäuden umgeben, das Haus eingeschlossen. Dann standen zwischen der Garage und einer Art Scheune ein kleines und zwischen dem Haus und der Garage ein kleines Gebände mit zwei Türen. Die Gebände war wie Die Gewände waren wie ein U, das auf der Seite lag, angeordnet. Das Tor war die Öffnung und die Garage die untere Seite. Gerade als sie klingeln wollte, hörte sie so etwas wie Wasser platschen. Vielleicht hatte er einen Gartenteich. Sie überlegte, dann ging sie den geprescht nach. Sie war neugierig, wie er wohnte. Für einen solch jungen Menschen war das enorm viel Anwesen. Als sie um das Haus herumgelaufen war, traute sie ihren Augen kaum. Sie stand vor einer schönen großen Visse. Neben dem kleinen Gebäude, das ihr schon aufgefallen war, stand ein Steingrill und eine Biergarnitur. An einer Treppe, die anscheinend in den Keller führte, stand am Geländer eine Bank und einer Tisch. Auf der Bank lagen zwei Badetücher und im Gras eine große Decke. Außerdem war ein großer Teil des Gartens von einem blauen Pool, der auf dem Gras stand, eingenommen. Ihre Augen weiteten sich. Da schwamm der Junge auf dem Rücken nackt im Wasser. Die Augen hatte er geschlossen, wohl um die Sonne zu genesen. Er sah völlig entspannt und ahnungslos aus. Seine Erektion, die anscheinend gerade angefangen hatte zu wachsen, hob sich leicht in die Sonne. Langsam ging sie auf ihn zu, unsicher, was sie machen sollte. Sollte sie etwas sagen, oder? Sie überlegte. Nein, sie hatte eine bessere Idee. Sie legte ihre Handtasche auf die Bank, auf der die Badetücher lagen, dann zog sie sich aus und legte die Klamotten daneben. Sie erstatte jedes Mal, wenn sich der Junge bewegte, und war so leise sie konnte. Nach einer Weile bemerkte sie, dass er sich immer wieder mal streichelte. Schlief er und träumte? Der Junge regte sich. Hatte er sie etwa bemerkt? Seine Erektion war etwas kleiner geworden. Erwartete er jemand anderes? Als sie vollkommen nackt dastand, stieg sie über den Rand ins Wasser. Es war angenehm und erfrischend bei der Hitze. Er musste sie bemerkt haben, denn er regte sich und sagte mit einem frechen Lächeln: War ja klar, dass du trotzdem kommst. Er erwartete also anscheinend doch jemanden oder hatte zumindest erwartet, dass sie jemand anderes war. Sie lächelte und sah ihn kurz an. Ja. Das Bild war ihm nicht gerecht geworden, obwohl er sicher noch wachsen würde. Der Junge bewegte sich nicht und öffnete auch nicht die Augen. Da beschloss sie etwas. Sie ging selbstsicher auf ihn zu, legte ihre Hand auf sein Bein. Er zuckte nicht zurück. Wen hatte er denn erwartet? Egal, jetzt war sie hier und sie wollte ihn haben. Sie streichelte sein Bein und musste ein Zittern ihrer Hand unterdrücken. Sie spürte, wie sie feucht wurde. Sie stich das Bein entlang und auf dem Weg zu seinem Glied. Der Junge war wirklich ziemlich klein, allerdings konnte das wohl auch daran liegen, dass er kaum erregt war. Sie sah mit Vergnügen, dass er größer wurde. Da gab es ja auch zwei Arten Männer. Carsten zum Beispiel war zwar ein ganzes Stück größer als er, allerdings wurde er nur hart und seine Größe blieb fast gleich. Sie nahm sein Glied in die Hand und spürte, wie augenblicklich das Blut hineinströmte. Ja, er würde noch ein ganzes Stück wachsen. Ihre Scheide wurde immer feuchter. Jetzt öffnete er die Augen und sie lächelte ihn an. Hi. Hi. Der Junge machte ein erschrockenes Gesicht. Ja, ich bin nicht die Person, die du erwartet hattest, was? dachte sie bei sich. Grinsend schob sie seine Vorhaut zurück. Die schöne blaue Eichel kam zum Sie grinste. Sie wollte den Jungen nun völlig aus der Fassung bringen. Sie spürte, wie er in ihrer Hand pochte. Der sieht ja lecker aus. Sie legte ihre Lippen auf seine Eichel und saugte fest daran. Sie spürte, wie sein Schwanz erzitterte. Dann verlor der Junge das Gleichgewicht in dem Versuch aufzustehen und versank im Wasser. Er wirbelte herum und kam prostend zum Knien. Etwas enttäuscht, weil sie ihn nicht mehr sehen konnte, überlegte sie schnell, was sie machen sollte. Sie war in der Zwischenzeit untergetaucht und kam hinter ihm wieder hoch. Der Junge sah sich verwirrt um und rieb sich noch die Augen, als habe er geträumt. Oh nein! dachte sie sich. Das ist Das kein ist kein Traum. Traum. Sie drückte ihre Brust lächelnd dann seinen Rücken und spürte, wie der Junge erstarrte. Ja, Kleiner, ich bin noch da. Dann legte sie ihre Hände auf seine Hüften und bewegte sie zu seinem Bauch, an dem sie zu ihm hinabglitt. Dann griff sie nach ihm. Sie gab ihm einen zeitlichen Kuss in den Nacken. Der Junge reagierte genauso, wie sie es dachte, erst zögerlich, und als sie es geschafft hatte, ihn komplett aufzurichten und nicht aufhören wollte, fing er an, sie zu bitten, aufzuhören. Sie spürte, wie die Erregung in ihm wuchs und half mit Küssen auf Nacken, Hals und Schultern sowie der Bewegung ihrer Brüste auf seinem Rücken nach. Dabei fand sie es zusätzlich erregend, wie nass sie wurde und wie die Wassertropfen auf ihren beiden Körpern über sie glitten. »Bitte, ich kann's nicht mehr zurückhalten!« Sie spürte an, wie sein Glied pulsierte. »Wer sagt denen, dass du das sollst?« dachte sie lächelnd. Er würde gleich kommen. Sie wurde von all diesem Wissen so erregt, dass sie glaubte, schon zu kommen. Plötzlich wurde der Junge unruhig, griff sich ihre Hände und bevor sie wirklich verstand, was passierte, waren seine Hände auf ihrem Po und er schob sie auf sich. Sie stöhnte, als er sich in sie drängte. Er war größer geworden, als sie erwartet hatte. Immer wieder schob er sich vor und zurück und sie spürte, wie sich seine Erregung auf sie übertrug. Sein Glied pulsierte in ihren nassen und zuckenden Muschi. Er stieß nur ein paar Mal zu, das aber so tief und stark, dass er kurz darauf stöhnte und sie spürte, wie sein Samen in sie spritzte. Er stieß ein paar Mal noch in sie, als sie kam. Sein Sperma und die hälftigen und tiefen Stöße hatten sie auch kommen lassen. Sie spürte, wie er noch zwei grätige und tiefer den Rest seiner Ladung in sie pumpte.